Funkkolleg Musikgeschichte, 26. Kollegstunde zur Politik der unpolitischen Musik. Autor Professor Dr. Albrecht Riedmüller. Ist Musik denn nicht etwas ganz und gar Unpolitisches? Eine vermutlich beträchtliche Mehrheit von Bürgerinnen und Bürgern, von Musikerinnen und Musikern, Musikliebhaberinnen und Liebhabern wird diese Frage ebenso dankbar wie nachdrücklich bejahen. Für viele soll, ja muss Musik in einem privaten, emotionalen Freiraum angesiedelt sein, den man gerade darum schätzt, weil er von den banalen Widerfahrnissen des gesellschaftlichen Alltags und gar der weithin als schnöde empfundenen Praxis des politischen Geschäfts schützt. Das Reich der Töne, gleich viel, ob die Töne nur unterhalten oder als klassische ernst genommen werden wollen, betrachten wir oft genug als eine Angelegenheit der reinen Innerlichkeit, des Rückzugs auf uns selber, und nicht selten scheint es dann so, als gelte es, dieses Reich der Töne von dem Leben, wie es ist, durch so etwas wie einen eisernen Vorhang abzugrenzen. Den Übergang vom Musizieren selbst oder vom konzentrierten Zuhören zurück in den Alltag, den Übergang vom Konzertsaal zurück in das geschäftliche Stadtleben hat man stets wieder als ein Wandeln sozusagen zwischen Hemisphären verstanden. An dieser grundsätzlichen Auffassung einer scharfen Trennung von Musik und Politik als einem Verhältnis, das, wenn überhaupt, dann nur negativ besteht, ändert sich auch dadurch nichts, dass es politische Lieder oder andere Musik gibt, durch die für oder gegen etwas politisch agitiert wird. Eine Musik von politischer Eindeutigkeit, die etwa durch die in der Vokalmusik verwendeten Texte ihre Gesinnung und Absicht klipp und klar ausspricht, bleibt dabei eine bloße Randerscheinung, die das Prinzip der Trennung von Musik und Politik nicht sonderlich stört. Wenn Musik indessen so gar nichts mit Politik zu schaffen hat, dann fragt man sich doch, warum Diktaturen und ähnlich rigide Staatssysteme mehr Aufwand damit treiben, bestimmte Musik an den Pranger zu stellen, als Musik zu fördern. Warum, so kann man sich doch fragen, wurde amerikanische Unterhaltungsmusik im gerade errichteten Reich des Ayatollah Khomeini geächtet, als gäbe es nicht Wichtigeres zu tun? Warum antwortete vor ein paar Jahren ein junger Neonazi auf die Frage eines Fernsehreporters, welches denn die entscheidenden Fehlentwicklungen in der Bundesrepublik Deutschland seien, an ganz vorderer Stelle, es sei die Musik falsch gelaufen? Warum verspürte man nach dem Zweiten Weltkrieg in der DDR und in anderen Gegenden des kommunistischen Machtbereichs das Bedürfnis, zunächst den Jazz und später dann die Beatmusik zu unterdrücken, aber auch die Werke von Debussy und Schönberg? Warum verfolgte das Deutsche Reich Adolf Hitlers den, wie man es in der Kultursprache jener Zeit nannte, Niggerjazz, aber auch die atonale Musik? Der Sinn einer politischen Zensur leuchtet in der Literatur unmittelbar ein, auch wenn man sich nicht für dieses Mittel ausspricht. Literatur kann für jedermann höher und sichtbar gegen einen Staat agitieren und damit dessen Ordnung durchaus gefährden. Dies gilt natürlich auch für die Texte politischer Lieder, und damit spielt die Frage der Zensur auch in den Bereich der Musik hinein, jedoch zunächst über die Texte. Warum aber gilt der Hass zu Zeiten ganzen musikalischen Sparten wie dem Jazz, den atonalen Musikwerken oder der Schlagerproduktion? Zumal textlose Musik wird man auf den ersten Blick nicht als umstürzlerisch ansehen wollen und ihre Struktur und Verfassung nicht als Gefahr für die Staatsverfassung. Vielleicht gerade deshalb verdient dieser Bereich größere Aufmerksamkeit als eine durch ihre Aussage politisch eindeutige Musik. Hier wird ein Zipfel dessen sichtbar, was manche Bürgerinnen und Bürger, und sie gehören bestimmt einer verschwindenden Minderheit an, dazu gebracht hat, Musik und Politik nicht als voneinander getrennt anzusehen, sondern als enge Beziehung derart, dass es eigentlich nur politische Musik gäbe, was immer das genau sein mag. Dabei kommt es nicht darauf an, dass mit einer bestimmten Musik vordergründig bestimmte politische Ziele verfolgt werden, sondern darauf, dass Musik, sofern sie etwas mit der Öffentlichkeit, mit dem Gemeinwesen, mit der Polis, mit dem Staat zu tun habe, notwendig politisch sei. Auch die scheinbar unpolitischste Musik sei somit in Wirklichkeit politische Musik. Ja, es sei gerade die scheinbar unpolitische Musik, mit der die meiste Politik betrieben werden könne. Gegenüber der Mehrheitsmeinung, die die Musik zuallererst von ihrer erbaulichen Seite her als mehr oder weniger reine Kunst der Subjektivität begreift, hat die Minderheitsmeinung, die bei den politischen Seiten der Musik ansetzt, das Unpolitische der Musik als Schein zu durchschauen sucht und bei dem Konzept einer politischen Musik landet, zunächst einen schweren Stand. Aber so sachfremd und gegenstandsfern diese Meinung vielen scheinen mag, sie kann, wie wir sehen werden, immerhin für sich in Anspruch nehmen, dass sie uralt ist. Denn seit uns überliefert ist, dass und wie Menschen über Musik nachgedacht haben, zieht sich diese Meinung über das Ineinandergreifen von Musik und Politik wie ein roter Faden durch die Geschichte hindurch. Es ist hier weder unsere Aufgabe noch unser Ziel, eine Entscheidung zwischen diesen beiden Auffassungen zu treffen. Was wir jedoch tun können und tun wollen, das ist, auf einige Voraussetzungen aufmerksam zu machen. Und wir wollen dies an einem konkreten Gegenstand unternehmen, an dem, was in der Musik und mit ihr während der Zeit des Nationalsozialismus in Deutschland geschah. Denn in manchen anderen historischen Abschnitten oder Epochen erschien es gewaltsam oder fruchtlos, nach dem Verhältnis von Musik und Politik zu fragen. Hier aber drängt sich die Frage unabweisbar auf, sofern die nationalsozialistische Tyrannis wie alles, so auch die Musik in ihre Obhut, genauer gesagt in ihre Zucht nahm. Dabei kann es nicht darum gehen, die Rolle der Musik im Deutschen Reich zwischen 1933 und 1945 umfassend zu beleuchten, sondern jene Periode ist nur der Bezugsrahmen, aus dem wir punktuell einige Beispiele nehmen wollen, um den grundlegenden Zusammenhang zwischen Musik und Politik einsichtig zu machen und einige seiner Wurzeln aufzudecken. In Frage stehen also weniger allgemeine gesellschaftliche Verflechtungen der Art, wie man etwa von einem gesellschaftlichen Gehalt von Musikwerken spricht, als vielmehr konkret die Verspannung von sogenannt unpolitischer Musik und Politik, von Musik und Staat. Wie unpolitisch Musik weithin betrachtet wird, zeigen etwa jene Versuche von Musikern, den Schock, den der Machtantritt Adolf Hitlers verbreitet hat, dadurch zu überstehen, dass sie sich in die Musik gewissermaßen zurückgezogen haben und meinten, damit eine Art inneren Widerstand zu leisten. Auch ihr öffentliches Auftreten im nationalsozialistischen Staat erachteten sie, Wilhelm Furtwängler etwa und viele andere, als einen demonstrativen Akt, als eine Art Spiegel deutscher Kultur, den sie der angebrochenen kulturellen Barbarei haben entgegenhalten wollen. Es leuchtet unmittelbar ein, dass die scheinbar weit vom politischen Tagesgeschäft abstehende Musik auf diese Weise zum Politikum wird. Aber es war gerade damals nicht wenigen Künstlern die Einsicht verwehrt, dass das, was sie als Gegengewicht zum Staat intendierten, von diesem als Bestätigung seiner selbst hat angesehen werden können und auch auf die Volksgenossen in diesem Sinne gewirkt hat. Diejenigen, die sich wie Arturo Toscanini geweigert haben, in Hitlers Deutschland aufzutreten, scheinen hier klarer gesehen zu haben. Denn Festaufführungen beethovenscher Symphonien vor der braunen Prominenz konnten von kaum jemanden als subversive Akte durchschaut und verstanden werden. Beethoven blies einen Goebbels nicht um, sondern lieferte ihm Rückenwind. Ein krasser Fall von politischer Fehleinschätzung, weil unpolitisch gedacht. Mögen viele Musiker unpolitisch gewesen sein und sich auch so verstanden haben. Spätestens in einer Diktatur treffen sie auf eine Wirklichkeit, in der die Öffentlichkeit einzig und allein der Affirmation dient und der Widerstand nur einen Zufluchtsort kennt, nämlich den Untergrund. Von heute aus können wir rückblickend sagen, dass die Zeit des Nationalsozialismus gerade deshalb so interessant ist, weil für viele Menschen erst an diesem Beispiel das Verhältnis von Kunst und Politik, von Musik und Politik ins Bewusstsein getreten ist, weil sie zum ersten Mal damit konfrontiert wurden und sich damit auseinandersetzen mussten. Dies gilt natürlich nicht für diejenigen, die die Frage bis heute nicht fassen können oder wollen, analog denen, die selbst 1972 in München noch nicht begriffen haben, dass Sport etwas mit Politik zu tun haben könnte. Die Hurra-Patrioten, die nach 1933 blindlings alles annahmen und ausführten, was ihnen der Staat diktierte, sind denn auch von geringerem Interesse als die sensibleren Naturen, denen, wie etwa Thomas Mann und Theodor W. Adorno, an der eigenen Erfahrung mit der Zeit der 30er Jahre mehr oder weniger schmerzlich aufgegangen ist, dass Betrachtungen eines Unpolitischen nicht mehr das Wesentliche an Kunst und Musik trafen. Natürlich wurden in der Zeit des Nationalsozialismus Kunstmusik und Opern, wurde große Musik komponiert wie eh und je. Und ob irgendwelche politischen Gehalte in dieser Musik zu beobachten sind, ist im Einzelfall oft schwer zu sagen und bedarf mitunter interpretatorischen Scharfsinns. Am einfachsten ist es noch bei den Opern, da die Analyse dort aus den Libretti, sofern die Texte nicht mit der Zensur in Kollision geraten sind, die nötigen Aufschlüsse erhalten kann. In den Noten allein ist es außerordentlich schwer, eine Haltung für oder gegen das Regime zu eruieren. Die Notentexte als Notentexte, aus ihrem Kontext genommen und von ihren damaligen Umständen abgelöst, geben oft wenig oder gar keine Antwort. Außerdem sind die allermeisten Werke der sogenannten Kunstmusik, die damals entstanden sind, längst wieder vergessen. Und dies nicht deshalb, weil es eben jene Zeit war, in der und aus der sie hervorgingen, sondern weil es fast immer so ist, dass der größte Teil dessen, was komponiert wird, von den rigorosen und mitunter ungerechten Mechanismen und Zufällen der Geschichte ausgesondert wird. Die Vorstellung, wir müssten heute mit allen Symphonien und allen Opern, die im 19. Jahrhundert geschrieben worden sind, gleichermaßen leben, ist glücklicherweise eine Schreckensvision, die die Ungerechtigkeit geschichtlicher Überlieferung als Kavaliersdelikt erscheinen lässt. Blickt man zum Beispiel in die Novitätenliste der bedeutenden deutschen Opernhäuser im Jahre 1936, so ist es nicht verwunderlich, dass kaum etwas davon im Gedächtnis zurückgeblieben ist, ohne dass dies von vornherein mit den Zeitumständen zu tun zu haben braucht, so die Opern Der Fischer und Sine Fru von Kurt Brüggemann, Der verlorene Sohn von Robert Heger, Gänsegret von Paul Röder, Sternengebot des Wagner-Sohns Siegfried oder Ilona von Bodo Wolf. Eine Oper wie Dr. Johannes Faust von Hermann Reuter sticht hervor, obwohl man ihr schon ein wenig schmeichelt, wenn man sie halb vergessen nennt. Mehr oder weniger ausnehmen muss man davon freilich die damaligen Altmeister der deutschen kompositorischen Szene wie Richard Strauss und Hans Pfitzner, die die Zeit des Nationalsozialismus im Pensionsalter erlebten und ihren kompositorischen Ruhm längst vorher gefestigt hatten. Sie mussten im Dritten Reich nicht Karriere machen, sondern jede Novität, mit der sie aufwarteten, zehrte von ihrem bekannten Namen und ihrer kompositorischen Erfahrung, die eigentlich noch in den Ausgang des 19. Jahrhunderts fällt. Ausnehmen muss man ferner die Werke aller jener in die Emigration oder zum Exil gezwungenen Komponisten, die auf deutschen Bühnen und Konzertpodien keine Heimstatt mehr hatten und im Ausland auf neue Wirkungskreise hofften, aber auch die der Daheimgebliebenen wie Karl Amadeus Hartmann, die ihre Werke einstweilen für die Schublade haben schreiben müssen. Aufs Ganze gesehen gehören die zwischen 1933 und 1945 entstandenen Werke deutscher Komponisten, die sich einen Platz in der Musikgeschichte sichern konnten, in allererster Linie zu diesen Ausnahmen. Interessant für das Ineinandergreifen von aktueller kompositorischer Situation und politischen Zeitumständen sind jedoch eben diejenigen Komponisten, die bereitstanden, ihren Ruf als Komponisten im nationalsozialistischen Deutschland zu festigen oder erst einmal zu begründen, also die Generation der um die Jahrhundertwende Geborenen wie Paul Hindemith, Hermann Reuter und Werner Egk, von denen sich Hindemith mit dem Regime überwarf und dann ebenfalls außerhalb Deutschlands schuf und wirkte. Unter den Kompositionen der im Vergleich zu Strauss und Pfitzner Jüngeren gibt es eigentlich nur ein einziges Werk eines in Deutschland zwischen 1933 und 1945 offiziell wirkenden Komponisten, dem es gelungen ist, einen solchen Erfolg zu erzielen, dass man von einem bis heute andauernden Welterfolg sprechen kann. Karl Orffs 1937 in Frankfurt am Main uraufgeführtes Bühnenwerk Carmina Burana, aus dem ein erstes Beispiel zitiert sei. Nichts an diesen Canciones Profane, an diesen weltlichen Gesängen scheint auf irgendetwas Politisches hinzudeuten. Weder die Texte der mittelalterlichen Vagantendichtung, derbe Liebeslyrik auf Lateinisch und auf Deutsch, noch die damals gewisser als modern empfundene Komposition, die weniger eigenständig ist, als es scheinen mag. Allzu deutlich erinnert sie an das große Vorbild Igor Strawinsky, vor allem an dessen choreografische Szene Lenos von 1922, nur eben, wie es Nachbilder oft an sich haben, plakativ vereinfacht und das gesuchte Elementarische oder Primitive jener artifiziellen Einkleidung beraubend, die es bei Strawinsky zeigt. Nun hat Karl Orff den Beginn seiner eigentlichen Kompositionskarriere mit der Uraufführung der Carmina Burana datiert und alle vorher entstandenen Werke, vor allem die der 20er Jahre, in denen er aus der Jugendbewegung bzw. Jugendmusikbewegung herausgewachsen ist, beiseite gelegt und nicht mehr gelten lassen wollen. Und dass diese szenische Kantate Orffs, wie sie von Anbeginn an genannt wurde, einen Höhepunkt von Komposition im Dritten Reich markierte, dass hier nichts Unzeitgemäßes verfasst wurde, blieb nicht unbemerkt. Horst Büttner, ein brauner Musikbetrachter. Der Nationalsozialismus schaffte schon 1935 auf 36 das Wort Musikkritik ab und ersetzte es durch Musikbetrachtung. Horst Büttner also traf damals die dafür angemessenen Worte. Diese Kantate ist ausdrucksmäßig ein Hohelied auf die Kraft ungebrochener Lebensinstinkte und musikalisch ein Zeugnis für die unzerstörbare, immer wieder hervorbrechende Macht der Volksweise, ihrer Melodik und ihrer rhythmischen Gewalt. Wenn das deutsche Musikschaffen der Gegenwart schon ein derartiges Werk herausstellen kann, dann brauchen wir wohl keine Sorge zu haben, dass die allgemeine Sehnsucht nach volksverbundener Kunst unerfüllt bleibt. Wie so oft war die Prognose falsch, aber die Diagnose braucht deshalb nicht ebenfalls unzutreffend zu sein. Orffs in den Mitteln so opulente, in der musikalischen Substanz so karge Partitur war, so scheint es, gerade deshalb erfolgreich, weil sie auf einfachste, unmittelbar wirksame Wiederholungsmuster reduziert ist und damit dem Ruf der Zeit nach dem Schlichten als dem zugleich Monumentalen aufs Beste entsprach. Wenn wir einmal unterstellen dürfen, dass diejenigen, die unabhängig von der privaten Gesinnung des Komponisten Orffs Carmina Burana als passenden Ausdruck jener in Deutschland angebrochenen neuen Zeit empfunden haben, zu keinem krassen Fehlurteil gelangt sind, dann weist ein solches Urteil deutlich auf die Politik der unpolitischen Musik hin und stellt zudem den Bezug her zwischen dem, was sich im Staat, im Volk regte oder regen sollte und dem, was als musikalisches Produkt diesen Regungen und Vorstellungen entsprach. Dabei muss man sich allerdings im Klaren darüber sein, dass die verwendeten Sprüche, volksverbundene Kunst, Kraft ungebrochener Lebensinstinkte und alle anderen, die kursierten, viel zu unspezifisch sind, als dass aus ihnen eine nationalsozialistische oder faschistische Ästhetik bzw. Musikästhetik herauszupräparieren wäre. Zumal das, was man in Deutschland wollte, noch von internationalen Trends der 30er Jahre durchkreuzt und überlagert wird. Diese Schwierigkeit hat sich in jüngster Zeit auch in den Diskussionen über bildende Kunst, etwa über die Plastiken Arno Brekers, gezeigt. Hiermit ist nun auch die Grenze zu dem erreicht, was man Musikpolitik nennt, also alle hauptsächlich organisatorischen und dirigistischen Maßnahmen, die ein Staat im Umkreis der Musik ergreift. In einer Diktatur wird Musikpolitik vom Staat natürlich wirksamer und nachhaltiger in die Hand genommen werden als etwa in einer kapitalistischen Demokratie, in der die Entscheidungen im Wesentlichen vom Markt und ein wenig vom Mäzenatentum getragen werden, während der Staat selbst Zurückhaltung übt. Die einerseits vielfältigen, andererseits einfältigen Erwartungen der nationalsozialistischen Machthaber an die Musik können an ihrer Musikpolitik schlaglichtartig erhellt werden. Im Zuge der sogenannten Gleichschaltung bestehender Verbände und Organisationen mit der NSDAP, die nach der Einsicht von Joachim C. Fest immer auch eine Selbstgleichschaltung bedeutete, versuchten viele auch in der Musik, ihre Privatinteressen und Privatabsichten unter dem Schutz des Segels von Partei und Staat zu verfolgen. Aus den Kreisen der Jugendmusikbewegung der 20er Jahre kamen nicht wenige, die die Überwindung des bürgerlichen Konzertlebens anstrebten, indem sie das Ideal gemeinschaftlichen Singens und Musizierens um den Preis des Dilettierens dem professionellen Konzertbetrieb entgegenstellten. Sie hofften nun darauf, durch einen Staat, der ebenfalls dem bürgerlichen Individualismus den Kampf angesagt hatte und, wie man damals sagte, die Systemzeit überwinden wollte, ihren Zielen näher gebracht zu werden. Darauf hofften auch die Fürsprecher der zeitgenössischen Musik, die vom Neuen Reich erwarteten, dass endlich mehr neue Werke lebender Komponisten aufgeführt würden. Darauf hofften gleichermaßen die Zirkel, die sich der alten Musik verschrieben hatten und von denen Rudolf Stephan in der dritten Kollegstunde gehandelt hat. Manche von ihnen sahen im bürgerlichen 19. Jahrhundert einen Verfall der Musikgeschichte und im antibürgerlichen Staat der nationalsozialistischen Arbeiterpartei nun ihre Stunde gekommen, um dem Reich alte Musik, die sie für besonders deutsch hielten, zu empfehlen oder anzudienen. Manche Fehleinschätzung der Lage und vor allen Dingen Selbstüberschätzung hinsichtlich der Kräfte von musikalischen Richtungen oder Parteien kamen zustande angesichts eines totalen Staates, der das Machtzentrum behielt und sich nur schwer beeinflussen ließ. Wie es sich auch immer reimen mochte, trotz der gegen das 19. Jahrhundert gerichteten Propaganda, schätzte Hitler nun einmal am meisten Wagners Opern und war wohl nicht willens, sie preiszugeben, auch wenn die jüngsten Musik- und Kompositionsentwicklungen deutlich antiwagnerisch verlaufen waren. Und der mit feinstem Gespür für alle damaligen Möglichkeiten der Massenkommunikation ausgestattete Goebbels wiederum wusste, dass in der Breite der Bevölkerung mit Paul Linke mehr Staat zu machen war als mit Paul Hofheimer, mit Operetten und Schlagern mehr als mit alten, ausgegrabenen Liedern. Der Musikgeschmack der Herrschenden, auf die es ankam, lag durchaus auf der Linie, die sie sonst ideologisch brandmarkten. Und das Naschen vom Verbotenen ist mehr als nur eine Kuriosität. Es ergibt seinen eigenen Sinn, dass die braunen Schergen den Jazz, den sie den Volksgenossen vorenthielten, hinter verschlossenen Türen genossen und dass Göring bekanntlich Stücke aus der Ausstellung Entartete Kunst für sich selbst hat reservieren lassen. Im Grunde genommen waren diejenigen, die gegen das bürgerliche Konzertleben anrannten und es ächten wollten, ideologisch konsequenter als die nationalsozialistischen Führer. Und diese Ohnmacht der Fachleute gegenüber den Leitlinien der Musikpolitik hat etwas Tragikomisches. Ein Netz von staatlichen Instanzen und Institutionen durchwirkte die gesamte Sphäre der Musik im Dritten Reich. Beginnend mit der dem Reichspropagandaminister Goebbels unterstehenden Reichskulturkammer und ihrer für die Musik entscheidenden, aber deutlich untergeordneten Reichsmusikkammer, deren erster Präsident bis 1935 Richard Strauss war und die dann bis zum Staatsuntergang von Peter Raabe geleitet wurde und hinabreichend bis in die kleinsten Bereiche lokaler Gegebenheiten, alles umfassend, was nur irgendwie mit Musik zu tun hatte. Vertretungen des Berufsstands der Musiker, die Musikkritik, die Musikerziehung, ja selbst einzelne Instrumente wie die Orgel. Aber trotz dieses Hineinwirkens des Staates, seiner Stellvertreter und Funktionäre bis in die hintersten Winkel der Musik im Reich und vielleicht gerade deshalb, ergab sich in den Richtungen, Parteiungen und Rivalitäten ein gewisses Chaos. Das Verhältnis von Staat und Komponist war das von Forderung einerseits und Erfüllung andererseits. Aus den Forderungen, die von nationalsozialistischer Seite aus an die Komponisten von Kunstmusik gestellt wurden, geht hervor, dass es keineswegs in erster Linie darum ging, möglichst herausragende Musikwerke als Kunstwerke zu verfassen, sondern Produkte bereitzustellen, die die Propaganda des Staates hilfreich unterstützen, was nicht mit Propagandakunst zu verwechseln ist. Aufschluss darüber gibt die erste Reichstagung des Berufsstandes der deutschen Komponisten im Frühsommer 1936 auf Schloss Burg an der Wupper. Gastgeber war der Führer dieses Berufsstandes, der fast 65-jährige Komponist Paul Graehner, dem es vorschwebte, Schloss Burg nach dem Vorbild der von Hitler geschaffenen Ordensburgen zu einer Ordensburg der deutschen Komponisten werden zu lassen. Es ist eigentlich bedauerlich, dass es zu einer solchen kompositionsgeschichtlich extravaganten Kaderschmiede nicht gekommen ist. Bei dieser, wie bei anderen Gelegenheiten, versuchte der Reichskulturwalter Hans Hinkel, sozusagen Goebbels rechte Hand im Umgang mit Künstlern, die Interessen des Staates zu artikulieren. Was er den versammelten Komponisten einschärfte, das war zunächst einmal ein breiter Appell an die Kameradschaft, einen der wichtigsten Topoi in den Wortarsenalen des Nationalsozialismus. Den Komponisten musste klargemacht werden, dass das Fundament ihres Schaffens allemal die Politik zu sein hätte, dass sie sozusagen mit Haut und Haaren vom Nationalsozialismus ergriffen zu sein hätten. Erst danach folgt die Agenda dessen, was sie zu schaffen hätten. Erstens, eine aus der Kameradschaft des Volkes gezeugte lebensnahe Musik für die nationalsozialistische Feiergestaltung. Zweitens, eine gute, deutsche, lebensbejahende und kampfesfrohe Unterhaltungsmusik. Drittens, neue Opern junger deutscher Komponisten, ohne hier die heitere Muse zu vergessen. Viertens, die Pflege der deutschen Hausmusik. Dieses Programm sieht dürftig aus. Die Domäne des musikalischen Schaffens auch noch im 20. Jahrhundert, nämlich autonome Musik bzw. Konzertsaalmusik, ist nicht einmal erwähnt. Aber dessen bedurfte es wohl auch nicht, da die Komponisten dort ohnehin tätig waren und sein würden. Alles zielt vielmehr auf Produkte ab, die für breitere Massen geeignet sind. Die Nationalsozialisten dachten offensichtlich allein an die Erfüllung ihrer kurzfristigen Erfordernisse im politischen Tagesgeschäft. Das ist insofern verständlich, als die Herrschaft erst angetreten war. Es ging darum, von der Hand in den Mund zu leben, zu einem Hinwirken darauf, dem Schaffen von Kunst Freiräume zu gewähren, aus denen auf längere Sicht bedeutende Werke würden hervorgehen können, in denen sich ein Regime dann möglicherweise verewigt sehen könnte, ist es im Nationalsozialismus nicht eigentlich gekommen, schon gar nicht auf dem Felde der Musik. Einerseits blieb dem tausendjährigen Reich dazu kaum Zeit, denn kaum hatte man sich etabliert, galt schon alle Aufmerksamkeit im Krieg. Andererseits stand der Gebrauchs- und Benutzungswert so ausschließlich im Vordergrund, dass der Bankrott der Musikpolitik vorprogrammiert war. Zu armselig blieb die in jener Zeit täglich und tausendfältig wiederholte Forderung nach Volksverbundenheit, Lebensbejahung und Kampfesfreude, als dass daraus ein musikalisches Programm, das dem Stand von Komposition um 1930 Rechnung getragen hätte, hätte hervorgehen können. Nichts davon nämlich waren Fragen, die in der avancierten Kunst, also in der, auf die es auf längere Sicht ankommt, um 1930 in der Mitte des Blickfelds standen. Sie mussten, wie Hinkel wohl wusste, der Musik erst einmal aufgepfropft werden. Ein kluges Regime jedoch wird in der Kulturpolitik eher sich selbst hinter die Rosse der Kunst einspannen lassen, als ihnen die Zügel anlegen. Gab es denn Umsetzungen des Hinkelschen Programms in kompositorische, in musikalische Praxis? Durchaus. Nur darf man nicht davon ausgehen, dass damit Werke von einiger Lebensdauer geschaffen worden wären. Sehen wir auch von dem, wie man mit einem verräterischen Wort sagt, Liedgut jener Zeit ab, das aktiv gepflegt wurde, keineswegs mit der sogenannten Stunde Null 1945 wieder verschwand, sondern fest etabliert war. Von Gute Nacht, Kameraden über Schwarzbraun ist die Haselnuss bis zu Hohe Nacht der klaren Sterne reichen jene Schönheiten, die auch noch die Liederbüchlein der Bundesrepublik als authentische Zeugnisse des neueren Volkslieds für die Nachgeborenen bereithielten. Es betrifft zentral das musikpolitische Geschäft, das die verlagstüchtige Liedlobby an vielen dieser Lieder festgehalten hat, ohne dass es denen, die die Lieder singen, zu Bewusstsein gebracht worden wäre, welche Güter aus welcher Zeit da in ihre Herzen gepflanzt worden sind. Nein, den Auftrag Hinkels erfüllten am besten jene Kompositionen im Zwischenbereich von Gebrauchs- und Kunstmusik, die vor allem für den damals eminent wichtigen Jahreslauf der nationalsozialistischen Fest- und Feiergestaltung geschrieben worden sind und die Hinckel selbst an erster Stelle seiner Agenda genannt hatte. Auch heute sind ja viele Liederbücher noch nach solchen Jahresläufen gegliedert, die den dem Kirchenjahr folgenden Gesangbüchern entlehnt worden sind. Dieses weltliche Pendant zu den kirchlichen Sonnen- und Feiertagen benötigte viele Gelegenheitskompositionen, um die nationalsozialistischen Feste und Feiern musikalisch zu grundieren oder zu schmücken. Musikalisch konnte man dabei an die weltlichen oder kirchlichen Kantaten anknüpfen, und zwar in ihrer vereinfachten Form von Schulkantaten, Kantaten zum Lobpreis der Musiker und dergleichen, die, so sehr Pädagogen sie schätzen mögen, in der als Kunst begriffenen Musik ihrer Qualität und Dignität nach schon immer von zwielichtigem Rang gewesen waren. Für die Nationalsozialisten waren sie von Wichtigkeit. Zu allen möglichen offiziellen und halboffiziellen Gelegenheiten bedurfte es der Kantaten, wobei bei solchen Feiern und Festen die auf- und umziehende Parteiprominenz samt ihren Ansprachen das Zentrum bildete. Gelegentlich war es sogar die Prominenz unter den Komponisten. Überwiegend waren es jedoch die Männer aus dem zweiten und dritten Glied, die dazu ihre musikalischen Beiträge leisteten. Hier ist es natürlich die Verbindung von Musik mit dem gesprochenen Wort und dem Ritual der Aufführung, die weder in die Schemata der gängigen Unterhaltungsmusik noch in die der anspruchsvolleren Kunstmusik eingeordnet werden können. Der Adressat solcher Kantaten waren im Besonderen die jungen Leute, denen jeder Staat und insbesondere jeder totalitäre Staat größte Aufmerksamkeit schon deshalb entgegenbringt, weil Heranwachsende noch leichter zu beeinflussen sind und später eine desto bessere Stütze des Systems bilden werden, je früher ihnen einschlägige Ideologeme mit auf den Weg gegeben worden sind. In Baldur von Schirach, einem verhinderten jungen Literaten, berief Hitler den geeigneten Mann, der der deutschen Jugend als Führer vorstehen, sie beaufsichtigen und in die Zucht nehmen sollte. Und in der hauptsächlichen Jugendorganisation Hitlerjugend waren eine Reihe von Musikern tätig, die sich von musikalischer Seite aus den Zielen dieser Organisation, die einzig und allein Ziele des Staates waren, annahmen. Darunter befand sich Georg Blumensaat, der die Hitlerjugend mit sogenannten Volksliedern und Märschen versorgte. Vor allen Dingen aber der führende Komponist solcher nationalsozialistischer Kantaten war, die wie kaum eine andere Gattung den Vorstellungen von nationalsozialistischer Kunst schlechthin entgegenkamen, weil sich in ihnen Staat, Reich und Nation qua Musik mit dem Volk mühelos direkt verbinden ließen. Ein Beispiel dieses reichen Schaffens ist die Kantate »Die Briefe der Gefallenen« auf Texte von Eberhard Wolfgang Möller mit der Musik von Blumensaat, die am 10. November 1935 in der Berliner Volksbühne am Horst-Wessel-Platz zur Aufführung kam. Anlass war die Langemarkfeier der deutschen Jugend. Der Langemark-Gedenktag lag den Nationalsozialisten am Herzen, weil der militärisch sinnlose Opfertod junger Soldaten im flandrischen Langemark während des Ersten Weltkriegs den Nachwachsenden eine Jugend als Vorbild vor Augen führen sollte, wie sie sich die Nationalsozialisten schon 1935 kaum verhüllt, auf den nächsten militärischen Schlag vorbereitend, wünschten, heldenhaft, treu und in blinder Gefolgschaft ergeben. Textgrundlage der Kantate waren Kriegsbriefe gefallener Studenten, die der Germanist Philipp Wittkopp 1918 herausgegeben hatte, nicht nur um auf Opfermut hinzuweisen, sondern auch um zur Völkerverständigung aufzurufen. Teil der Aufführung auch dieser Kantate war eine Rede von Schirachs, die nicht nur in ebenso glänzender wie verführerischer Rhetorik den Unsinn von Langemark als tiefen Sinn erklären sollte, sondern auch über die Entstehung der Kantate berichtet und dabei zeigt, welche Erwartungen im Dritten Reich an das Zustandekommen von Kunstprodukten gestellt wurden. In einem Tondokument jener Feier lässt sich von Schirach so vernehmen. Entgegen aller überkommenen Meinung, dass Kunstwerke nie auf Befehl geboren werden, ist in diesem Falle doch mit fest begrenztem Termin ein Werk entstanden, das unser ganzes Volk tief bewegt und ergriffen hat. Die Kriegsbriefe der gefallenen Studenten, die ich Eberhard Wolfgang Möller in die Hände legte, sie wurden von ihm zu Chören und Gesängen im wahrsten Sinne des Wortes verdichtet, die zeitlos sind, wie die Gefallenen auf den flandrischen Feldern. Nur wenige Tage und Nächte stand Verstanden der Verfassung und Vertonung dieses Werkes zur Verfügung. Georg Blumensaat hat in seiner Musik zu der Kantate Die Briefe der Gefallenen eine Leistung vollbracht, die ihn als Ebenbürtigen an die Seite unseres Dichters stellt. Beide haben gleichsam das Symbol geschaffen, in dem die deutsche Jugend sich zu Lange Mark bekennt und hingerissen von dem Erlebnis dieses unvergänglichen Bekenntnisses, danke auch ich im Namen aller Jugend Ihnen für ein Zeugnis, das die Legende vom amusischen Nationalsozialismus ausgelöscht hat und ersetzt hat durch ein neues Denkmal deutscher Kunst. So schmeichelhafte Worte von Schirach für den Textdichter und den Komponisten fahren, so klar ist es, wer als eigentlicher Autor dieses auf Befehl entstandenen Kunstwerks anzusehen ist. Von Schirach selbst bzw. die von ihm vertretene Bewegung. Wie nun das hochgelobte neue Denkmal deutscher Kunst ausgefallen ist, das verdeutlicht der Chor der Engel überschriebene Schlusschor der Kantate. Es ist außerordentlich schwer anzugeben, was eigentlich musikalischer Kitsch sei. Hier wird man sich im Urteil jedoch einfach auf Evidenz berufen dürfen. Der Kunstanspruch wird erweckt durch Mittel, die längst Klischees der Unterhaltungsmusik und dort verbraucht worden waren. Das einschmeichelnd Sentimentale, das rührselig Verführerische, die klägliche Unvollkommenheit der jugendlichen Solostimme mit ihrer latent erotischen Komponente, die durchsichtige Trivialität der gesamten Faktur, das alles ist so überdeutlich kalkuliert, dass die Absicht selbst zu den taubsten Ohren transportiert wird. Die musikalisch gewollte Verklärung am Ende der Kantate soll die Trauer über den Tod der gefallenen jungen Leute in ein Fest des Wiedersehens umwandeln, worauf auch von Schirach in seiner Rede Wert legt. Das Ummünzen des sinnlosen Opfertods, das Trauer und Leid verdient, in schieres Glück, läuft auf eine beabsichtigte Perversion des Fühlens hinaus. Und im dumpfen Rückgriff auf Elemente der Geisterbeschwörung tun Blumensaat und Möller ihr Bestes, um den Hörern diese Absicht mit künstlerischen Mitteln nahezubringen, auch im Text, in dem der Gedanke der Wiederauferstehung mit der Ideologie von Blut und Boden auf pseudo-expressionistische Weise eine unzählige Hochzeit eingeht. So heißt es, die treibende Erde sprengt euren Sarg und wenn der Acker sich wieder benarbt. Die mit falschen Behauptungen gespickte Ansprache von Schirachs ist eine rhetorische Meisterleistung. Der bare Kitsch hingegen, den Möller und Blumensaat um sie herumlegten, zeigt eindringlich, dass die Reden tatsächlich Mitte und Höhepunkt der nationalsozialistischen Feiern waren, nicht die dürftigen ästhetischen Arabesken, die sich darum rankten. Und wenn erst die Parteispitze, wenn erst Adolf Hitler selbst, den der erste Komponist des Staates, Paul Gräner, 1936, auf Vorschlag Hinkels telegrafisch als den ersten Künstler der deutschen Nation feierte, in grandioser Selbstinszenierung an einer solchen Feier bis hinauf zu den Reichsparteitagen teilnahm, dann ereignete sich in gewisser Weise erst Kunst. Dann entstand ein Gesamtkunstwerk, nicht eines mit der Musik als organisierendem Zentrum wie bei Richard Wagner, sondern ein einzig und allein auf den Personenkult zugeschnittenes. Höher oder fantasievoller scheinen die Erwartungen der Machthaber an die Musik nicht gewesen zu sein, als die Musik in einen solchen Staatsdienst zu nehmen. Für die 1936 nach Berlin vergebenen 11. Olympischen Spiele, die dem Dritten Reich bekanntlich zu einer unvergleichlichen Demonstration dienten, um die Welt zu beeindrucken, wurde auch die Sportart Kunst aktiviert und ein Kompositionswettbewerb ausgeschrieben, um Medaillen zu vergeben. Gold in der Sparte Orchestermusik holte sich Werner Egk, einer der erfolgreichsten unter den damals jüngeren zeitgenössischen Komponisten, mit seiner viersätzigen olympischen Festmusik, in deren Schlussstück ein einstimmiger, gemischter Chor zum stark besetzten Orchester hinzutritt. Es handelt sich um eine Hymne, und Hymnen wurden, nachdem sie in den 20er Jahren deutlich zurückgetreten waren, in der Musik der 30er Jahre verständlicherweise wieder besonders gerne geschrieben. Die erste Strophe des wohl von Ecks eigener Hand stammenden Textes zu jener Hymne lautet: Kampf der Kräfte, Kampf der Künste, Kampf um Ehre, Vaterland. Friede, Freude, Fest der Jugend, Fest der Völker, Fest der Tugend, ewiges Olympia. Dieses aus einer einzigen Exklamation bestehende sprachliche Urgestein reduziert das Gesagte auf bloße Stich- und Schlagworte, Kräfte, Künste, Ehre und so weiter, die durch das Mittel der signalartigen dreimaligen Wiederholungen von Kampf und Fest formal eingebunden werden, sodass von Ferne der vage Eindruck eines Gedichts entsteht. Geradewegs, abstrakt und schemenhaft wird der Idee Olympia ins Auge geblickt. Die bloße Anhäufung von hohen Werten lässt diese zu bedeutungslosen Chiffren werden. Eine Exklamation kann durchaus zu einer Hymne gehören. In einer Hymne als einer Art Gebet mögen die Götter angerufen werden. Anders bei Egk. Hier gleicht die Anrufung in ihrem Staccato einem Aufruf, mehr noch einer Befehlsausgabe. Als wäre die Idee Olympia eine Reichsverordnung. In Ecks Musik wiederum, bei der es schwer ist zu beurteilen, ob es sich um eine Gelegenheitskomposition oder schon wegen des Wettbewerbscharakters an prominenter Stelle um ein Hauptwerk handelt, ist das Monolithische des Textes nicht mehr so deutlich spürbar. Erhabene Feierlichkeit und sachliches Pathos hat ein prominenter offizieller Kritiker, Friedrich W. Herzog, damals an ihr gerühmt. Wäre es da nicht kleinmütig, auf ein solches Zeugnis deutscher Tonkunst herabschauen zu wollen? Und wäre es angesichts der so unpolitischen Olympiade nicht schelmisch annehmen zu wollen, die unpolitische Musik stünde gar im Horizont der Politik? Das Wort Ethos hat man seit jeher mit Musik in Verbindung gebracht. Um 1800 erwuchs der Musikgeschichte dann ein Symbol und Inbegriff dafür, Ludwig van Beethoven und sein Werk. Es ist nun bemerkenswert, dass vereinzelt schon in den 20er Jahren, auf breiter Front dann in den 30er Jahren, das Ethos bzw. das Ethische in Bezug auf Musik auffällig häufig begegnet. Und dieses keineswegs bloß in Deutschland, sondern international. Es scheint fast so, als habe die politische Verdüsterung, die vom Deutschen Reich ausging, zu einem erneuten schärferen Überdenken dessen Anlass gegeben, was Musik mit Ethos zu tun habe. Offenbar fühlte man sich, gleichgültig zunächst in welcher Absicht und in welche Richtung, gedrängt, im Umkreis von Musik und mit Musik Stellung zu beziehen und Flagge zu zeigen angesichts dessen, was sich geschichtlich ereignete. Dies gilt für Komponisten, die zur Emigration gezwungen waren, ebenso wie für die Musiker und Musikfunktionäre des braunen Deutschland. Arnold Schönberg etwa kann für die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg bis zu seinem Tode 1951 überhaupt nicht verstanden werden, wenn man sein Werk nicht unter diesen Leitaspekt stellt. Und dazu gehört es auch, dass gerade die Musik der 30er Jahre, so paradox das auf den ersten Blick erscheinen mag, sowohl innerhalb als auch außerhalb Deutschlands eine erheblich verstärkte Zuwendung zur religiösen Musik zeigt. Und je gottloser und gottverlassener die Zeitläufe der 30er Jahre wurden, desto offenkundiger geschah diese Rückwendung und je unmoralischer sie sich darboten, desto mehr wurde über das Ethische der Musik resoniert. In diese allgemeine Tendenz, in der Musik selbst oder im Diskurs über sie Farbe zu bekennen und Haltung bzw. Gesinnung zum Ausdruck zu bringen, stimmten auch und gerade die braunen Musiker und Musikfunktionäre ein. Sie waren es, die besonders häufig vom Berufsethos des deutschen Musikers schwadronierten, das obendrein, wie alles, nicht irgendein Ethos, sondern ein deutsches Ethos sein sollte. Alles, ob Kunst oder Musik, Charakter oder Leidenschaft, musste deutsch sein. Damit ist zwar nur ein kleiner Teil des Problems Musik und Ethos gestreift, aber der nationalsozialistische Jargon oder die, wie Viktor Klemperer es nannte und als einer der ersten zu analysieren trachtete, LTI, Lingua Tertii Imperii, Sprache des Dritten Reichs, beruhte ganz wesentlich darauf, dass die verwendeten Wörter so funktionalisiert erscheinen, dass sie tendenziell das Gegenteil dessen meinen können, was sie eigentlich bezeichnen. Diese Entqualifizierung der Sprache zur Sinnlosigkeit hin ist der Schlüssel zur nationalsozialistischen Propaganda und damit auch zu jenem grandiosen rhetorischen Lügengebäude, als das sich die faschistische Ideologie deutscher Provenienz entpuppte. In und seit der Antike sah man das Verhältnis von Musik und Politik in allererster Linie auf die sogenannte Lehre vom Ethos der Musik gegründet, wie sie der europäischen Kulturtradition hauptsächlich durch Platon überliefert worden ist. Sie besagt im Grundzug ganz allgemein, dass Musik es mit Charakteren, Ethe, zu tun habe, dass sie diese Charaktere in irgendeiner Weise zum Ausdruck bringe und auf diese Weise zur Erziehung, und damit ist in erster Linie die Staatserziehung, die Ausbildung der jungen Leute zu Staatsbürgern gemeint, beitrage, nütze und diene. Damit war eine Überzeugung etabliert, bei der durch die Geschichte hindurch all jene Mächte, die die Musik für ihre Ziele einzusetzen gedachten, Anleihen machen konnten und machten. Das gilt für die katholische Kirche im Mittelalter und es gilt für viele Ideologien, vor allem für straffe Staatssysteme. So nimmt es nicht Wunder, dass man sich im Dritten Reich wieder vermehrt auf dieses approbierte Mittel der Verbindung von unpolitischer Musik und Politik zurückbesann, wie sehr man es auch pervertiert haben mochte. Man muss sich im Klaren darüber sein, dass es sich hier um eine allgemeine theoretische Vorgabe zur Verbindung von Musik und Staat über die Instrumente sowohl der Erziehung als auch der Psychologie oder Rhetorik handelt, die in dieser allgemeinen Vorgabe brillanter erscheint als im Bemühen darum, die Verbindung konkret und praktisch aufzuzeigen. Schon in der Antike selbst, ja schon zur Zeit Platons, gab es genügend Spötter, denen der staatserzieherische Aspekt von Musik nicht einleuchtete, die nicht glauben wollten, dass die Musik dazu helfen könne, eine Schlacht besser zu schlagen oder brauchbare Bürger hervorzubringen, dass sie davon ausgingen, Musik sei zum Spaßvergnügen da und zu nichts sonst. Die Ansichten, die im Dritten Reich im Umfeld von Versatzstücken der antiken Ethoslehre gehandelt worden sind, mögen sich daher ebenfalls ein wenig lächerlich ausnehmen, aber das heißt nicht, dass sie nicht einen ernsten Unter- und Hintergrund besessen hätten. Wenigstens an einem Detail kann man das Ineinandergreifen von ideologischen Behauptungen und musikalischen Sachverhalten kurz verdeutlichen. Spätestens in den 30er Jahren zeichnet sich vor allem bei den aus den Zirkeln der Jugendmusikbewegung hervorgegangenen Komponisten eine Rückwendung oder neue Zuwendung zur Diatonik ab, die vor allem als ein Gegenschlag gegen die Chromatik gedacht war. Die Bevorzugung diatonischer Skalen kann zwar neutral als Moment des damals verbreiteten Neoklassizismus in der Musik betrachtet werden, aber in jener Zeit konnte sie sich zugleich auf mehr beziehen. Die Rückkehr zur Diatonik bedeutete vielfach und absichtlich eine Rückkehr zu den älteren Tonarten, den Kirchentonarten, der Zeit vor der sogenannten tonalen Musik. Schon in der Antike wurden den einzelnen Tonarten bestimmte Charaktere zugesprochen. Das Dorische etwa galt als die Tonart, die den Mannesmut und die Manneszucht besonders befördere. Es verwundert nicht, dass einerseits die Rede vom Nazi-Dorisch in der Musik die Runde machte und dass andererseits Dichter zu Anfang des Dritten Reiches die dorische Welt Spartas priesen. Der Nachdruck, der auf die Diatonik gelegt wurde, bedeutete zugleich eine Abkehr von der Chromatik, ohne die wiederum die atonale Musik nicht möglich war. Die Chromatik galt, ebenfalls schon in der Antike, als eine verweichlichende, verweiblichende Angelegenheit. Es ist von da aus nur noch ein kleiner Schritt der atonalen Musik, das keinsmal undeutsch aufzusetzen und sie als Produkt des Teufels anzusehen, der in den Jahren damals jüdischer Kulturbolschewismus hieß. In den Worten des Chefideologen des Dritten Reiches, des Reichsleiters Alfred Rosenberg, 1935, diese ganze atonale Bewegung widerstrebte dem Rhythmus des Bluts und der Seele des deutschen Volkes. Gewiss dachte der einzelne Tonsetzer, der damals seine Musiken mit Hilfe diatonischer Leitern komponierte, nicht an so schwerwiegende Worte. Aber der Strukturzusammenhang zwischen dem, was er tat, und dem, wie man es erklärte, ist offenkundig. Mag man auch die Verkümmerungen des musikalisch-ethischen beklagen und die rassische und ideologische Erklärung, jüdische Atonalität und Atonalität als Kulturbolschewismus, statt der ethnischen Differenzierung, dorisch, phrygisch, lydisch und so weiter, als primitive Verdrehung erachten. Nun handelt es sich bei der Bevorzugung der Diatonik auf Kosten der Chromatik nicht um eine tiefe musikalische Welterklärung, sondern um ein Argument, das auf der Hand lag und das man einfach zur Hand nahm. Eigentlich blieb das Ethische der Musik so sehr im Nebel verhüllt, wie die Frage des Charakters in einer speziellen Form der Charakterologie, die als Rassenlehre Schlagzeilen machte und auch von der Musikwissenschaft als musikalische Rassenkunde auf das Tongebiet angewendet worden ist. Eine schleierhafte Angelegenheit mit äußerst dubiosen Voraussetzungen und noch dubioseren Ergebnissen. Es scheint so, als habe der ganze Rummel um das noch deutschere, noch völkischere, noch kämpferischere, noch monumentalere und wie die ganze Phalanx der damaligen hehren Werte noch geheißen haben mag, selbst in die entlegenen Nischen der Musik hineingetönt, wo man sie am allerwenigsten erwartet haben würde. Das Denken und Sprechen der Zeit ergriff die musikalische Sphäre als Ganze. Anders ist es nicht zu erklären, wenn etwa Herbert Haag, eine der in der Hitlerjugend für die Orgel verantwortlichen Speerspitzen und spätere bundesrepublikanische Landeskirchenmusikdirektor, 1938 die Rede von der Monumentalorgel als wahrhaft totalem Instrument aufgreift, mit der herrschenden totalen Weltanschauung, sprich dem totalen Staat, in Verbindung bringt und dabei an die Ethoslehre zurückerinnert. Die Orgel wird ihm so zu einem politischen Instrument in jenem höchsten Sinne des Wortes Polis, wie ihn Plato und Aristoteles gebrauchen, die die Musik als höchsten Bestandteil der Staatserziehung werten, sagt Haag. Oder um noch dieses Beispiel zu geben. Der Musikforscher Arnold Schering verfasste 1934 einen Artikel zum Begriff des Monumentalen in der Musik, der sich nicht um zeitgenössische Musik, sondern um Bach, Händel und vorbachische Musik dreht. Schering verweist aber eigens auf die besondere Aktualität des Themas und bestimmt dann Merkmale des Monumentalen in der Musik wie Entpersönlichung, Entsubjektivierung, ethische Ausrichtung und Ethos des Mannes. Die Lehre vom Ethos der Musik, das wusste schon Platon, steht und fällt damit, dass die Verfassung des Staates und die Verfassung der Musik selbst unmittelbar aufeinander bezogen werden müssen. Nur wenn man die Verflechtung so eng sieht, dass die Verfassung des Staates Gefahr läuft, sich zu ändern, sobald die der Musik sich ändert bzw. erneuert, ergibt sich überhaupt die theoretische Legitimation, die Musik zu kontrollieren, weil sie unversehens zu einer Gefahr für den Erhalt des Staates oder der Macht im Staat werden könnte. Nur aus dem im alten China, ebenso wie in der griechischen Antike umlaufenden Glauben an diesen Grundsatz, scheint es erklärlich, warum Diktaturen der unpolitischen Musik mit Ängstlichkeit begegnen. Der extreme Hass, mit dem die Nationalsozialisten vor allem dem Jazz und der atonalen Musik begegneten, wurzelte nicht nur in Angst vor Fremdem und in Feindbildern, in ethnischen und rassischen Vorurteilen, in provinzieller Abkapselung um einer angeblichen Reinheit willen und in dem Propagandatrick, dass sowieso niemand moderne Musik hören wolle oder brauchen könne, sondern eben auch darin, es könnten die scheinbar unschuldigen Töne der scheinbar unpolitischen Musik gerade dann, wenn sie neu sind, die Axt an die Wurzel des Staates legen. Denn es reimt sich überhaupt nicht zusammen, auf der einen Seite die Bedeutungslosigkeit der eher esoterischen, neuen, atonalen Musik zu unterstreichen und sie auf der anderen Seite blindwütig zu verfolgen. So fraglich es sein mag, ob Töne als Töne derlei bedeuten können, so ernst sollte man das nehmen, was man über sie denkt und wie man jeweils über sie spricht. Und ein Blick in die Niederungen und Verflachungen jener Zeit sollte weder schadenfroh noch voyeuristisch sein, sondern ein solcher Einblick sollte mit der daraus gezogenen Lehre verbunden sein, in jeder Zeit, auch heute, wachsam zu sein gegenüber den durch Sprache transportierten Ideologemen, mit der man die Musik, die sich nicht dagegen wehren kann, überzieht. Und da nun einmal, etwa auch in einem Funkkolleg, kaum anders über Musik gehandelt werden kann und wird als eben durch Sprache, die unser musikalisches Bewusstsein mitbestimmt, kann man von dem, was der Musik in den 30er Jahren in Worten geschah, wenigstens lernen, sensibel gegen diese Sprachdimension zu werden. Denn es wäre ein Köhlerglaube, annehmen zu wollen, das Überziehen der Musik mit weltanschaulichen Überzeugungen nach Art der Rede von Bachs Monumentalität als männlicher Ethik sei auf das Dritte Reich beschränkt gewesen. Das Aufladen der Musik mit Ideologie durch Sprache ist keineswegs auf jene 12 Jahre Gewaltherrschaft beschränkt, sondern tritt dort nur beispielhafter und greifbarer hervor. Und auf solche sprachlichen Untertöne zu achten, mag dabei helfen, sie in anderen Gewändern, an anderen Orten und in anderen Zeiten besser zu durchschauen. Sie hörten die 26. Kollegstunde zum Funkkolleg Musikgeschichte zur Politik der unpolitischen Musik von Professor Dr. Albrecht Riedmüller. Das Thema der 27. Kollegstunde: Werktreue und Texttreue in der musikalischen Interpretation von Professor Dr. Hermann Danuser.